sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Der linke Medienspiegel beginnt im April mit dem Klima, bei dem die Kipppunkte fallen. Danach geht es um den Bürgerkrieg im Sudan, der kaum bei uns beachtet wird. Dann kommen wir zum sogenannten gemeinsamen europäischen Asylsystem, das gestern im Europaparlament verabschiedet wurde, und zur Verfolgung von Geflüchteten hier und zum Schluss zur Kriegspropaganda. Unser erster Artikel ist aus der Analyse und Kritik aus Hamburg vom 19. März 2024 und es geht um die Klimakatastrophe. Fallende Dominosteine. Neue Studien zeigen, dass die Klimakrise schneller voranschreitet als bisher prognostiziert. Das spanische Teneriffa hat Anfang März den Wassernotstand ausgerufen. Der Gebrauch von Trinkwasser wurde eingeschränkt, das Befüllen von Swimmingpools, die Bewässerung, das Autowaschen verboten. Die Insel durchlebt gemeinsam mit ihren Nachbarinseln und Teilen des spanischen Festlandes eine schwere Dürre. Eine der schlimmsten der jüngeren Geschichte, wie Rosa Davija, die Regierungschefin Tenerifas, meint. In Katalonien sprach man zur gleichen Zeit von der schlimmsten Dürre seit Menschengedenken. Schlaglichter einer sich entfaltenden Klimakrise. Andere wären die schweren Waldbrände in Chile mit über 100 Toten im Februar, die zweitgrößten Buschbrände in der Geschichte der USA im Norden von Texas, die stärksten von Waldbränden verursachten Emissionen über dem Amazonasbecken seit mindestens 2003, nachdem dieses in den letzten Monaten die ebenfalls schlimmste Dürre seit Beginn der Aufzeichnung durchlebt hat. Großflächiges Ausbleichen von Korallenriffen in fast allen tropischen Meeren seit Anfang März und nicht zuletzt rekordverdächtige Winterniederschläge über Nordwesteuropa, die in Großbritannien schwere Schäden in der Landwirtschaft angerichtet haben und auch in Frankreich und Deutschland wochenlang die Flüsse über die Ufer treten ließen. Klimakrise an allen Ecken und Enden. Die globale Erwärmung ist inzwischen so weit vorangeschritten, dass die über den ganzen Planeten gemittelte Temperatur im vergangenen November erstmals um mehr als 2 Grad Celsius höher als zu Beginn der Industrialisierung war, wenn auch nur an einem einzigen Tag. Mit dem zurückliegenden Januar und Februar waren dann zum ersten Mal ganze Monate um mehr als 1,5 Grad Celsius wärmer als der jeweilige Monatsdurchschnitt der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Letzteres wird gewöhnlich als Referenz genommen, weil zu jener Zeit die durch menschliche Aktivitäten verursachten Treibhausgasemissionen noch minimal waren und zugleich hinreichend viele Daten vorliegen, um die globale Durchschnittstemperatur ausreichend genau bestimmen zu können. Das Überschreiten der 1,5 Grad Celsius-Schwelle ist zunächst vor allem ein hochgradig symbolischer Vorgang. 2015 hatten sich die Staaten der Welt in der ziemlich unverbindlichen Pariser Klimaübereinkunft darauf verständigt, die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu beschränken und sie deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten. Gemeint ist hiermit allerdings immer ein langjähriger Durchschnitt. Doch der Hintergrund dieser Festlegung ist dramatisch genug. In den Klimawissenschaften ist man sich nämlich weitgehend darüber einig, dass jenseits einer längerfristigen Erwärmung von 1,5 Grad Celsius eine zunehmende Zahl von Dominosteinen des Klimasystems umkippen werden. Das heißt, die Veränderungen verlaufen nicht einfach graduell, sondern die Subsysteme drohen plötzlich umzuschlagen, wie es ein Merkmal nichtlinearer Prozesse ist. Der westantarktische Eisschild könnte zum Beispiel bereits den Punkt erreicht haben, an dem sein längerfristiger, vollständiger Verlust nicht mehr aufzuhalten sein wird. Wie EiswissenschaftlerInnen am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung meinen, allein das würde uns in den nächsten Jahrhunderten etwas über 5 Meter Meeresspiegelanstieg bescheren. Auch das Meereis rum um die Antarktis hat einen solchen Kipppunkt, der ebenfalls eventuell schon überschritten ist, wie eine 2023 veröffentlichte Studie zweier australischer Wissenschaftler nahelegt. Diese kamen im Fachblatt Nature zu dem Schluss, dass der starke Rückgang des Eises ein Zeichen für deutlich erhöhte Wassertemperaturen rund um den Südkontinent ist. Letztere sind inzwischen gut belegt und bedeuten sehr schlechte Aussichten für die Gletscherzungen, die vom Land ins Meer gleiten und vor allem an ihrer Unterseite vom Meerwasser erwärmt und abgeschmolzen werden. Das schrumpfende Meereis hat zwar keinen direkten Einfluss auf den Meeresspiegel, aber je weniger Eis im Südsommer auf den Meeren rund um die Antarktis schwimmt, desto mehr kann es durch die Sonne erwärmt werden und so die Eisschmelze verstärken. Ein anderes System, das nicht mehr allzu weit vom Umschlagen entfernt ist, stellt der Regenwald im Amazonasbecken dar. Wird zu viel abgeholzt, wird er sich in großen Teilen in eine Savanne verwandeln. Ein im Februar von einem internationalen Team von WissenschaftlerInnen ebenfalls in Nature veröffentlichte Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass bis 2050 10-47% des Waldes davon betroffen sein könnten. Die Ursache ist eine Mischung aus steigenden Temperaturen, extremen Dürren, wie im zurückliegenden Winter und Waldbränden. Die Auswirkungen wären in weiten Teilen des Kontinents dramatisch. Bisher wirkt der Wald nämlich als eine Art Förderband, das große Mengen an Feuchtigkeit aus der Karibik in Brasiliens Süden sowie nach Bolivien, Paraguay und Argentinien transportiert. Das über dem Karibischen Meer verdunstete Wasser strömt mit der Luft landeinwärts, regnet dort über den Wäldern ab, verdunstet erneut, wird weitergetragen, regnet mehrfach wieder ab, bis es in Paraguay oder im Norden Argentiniens landet, wenn es nicht schon zuvor das größte Feuchtgebiet der Erde, das Pantanal in Brasiliens Süden, gespeist hat. Mit dem Wald würde auch dieser fliegende Fluss verschwinden, wie ihn die WissenschaftlerInnen nennen. Ein vierter Dominostein, der schon bald fallen könnte, ist die nordatlantische Umweltzirkulation, ein System von Meeresströmungen, zu dem auch der Golfstrom gehört und das für West-, Mittel- und Nordeuropa von herausragender Bedeutung ist, weil es sehr viel Wärme aus der Karibik in den Norden transportiert. Europa wird dadurch wesentlich wohnlicher als zum Beispiel Kamtschatka, Alaska oder auch Kanada, die auf vergleichbaren Längengraden liegen. Dies ist allerdings nur ein Teilaspekt dieses Systems, das sehr salziges und damit dichtes Wasser in den hohen Norden transportiert, das dort abkühlt, absinkt, weil es weiter an Dichte zunimmt und in den Tiefen des Meeres wieder gen Süden über den Äquator hinaus und zum Teil bis in den Indischen Ozean fließt. Zum Ausgleich strömt von dort Wasser an der Oberfläche in den Atlantik. Eine neue, an der Universität Utrecht erstellte Studie bestätigt nun mit einer sehr umfangreichen und alle wichtigen Faktoren einbeziehenden Simulation, dass in der wissenschaftlichen Gemeinde schon seit den 1980er Jahren diskutiert wird. Es gibt einen Punkt, an dem das immer schnellere Abschmelzen der Gletscher auf Grönland diesen Mechanismus abwürgen kann. Das Schmelzwasser verdünnt nämlich das Salzwasser vor den Küsten Islands und Grönlands, wo das Absinken stattfindet. Ab einem gewissen Punkt nimmt der Salzgehalt und damit die Dichte so weit ab, dass kein Wasser mehr in die Tiefe absinkt und die Strömung damit abreißt. Die Arbeit der NiederländerInnen zeigt jetzt, dass sich das Strömungssystem auf diesen Kipppunkt zubewegt. Ein Umschlagen des Systems und damit das Versagen der westeuropäischen Fernheizung ist nicht mehr ausgeschlossen und wird mit jedem Zehntel Grad Erwärmung wahrscheinlicher. Die Autorinnen legen sich nicht fest, wann dies der Fall sein könnte, zitieren allerdings zumindest eine Studie aus dem letzten Jahr, die den Zeitpunkt irgendwann zwischen 2025 und 2095 verortet. Was heißt das alles für die Zukunft der Menschheit? das Leben in Deutschland und den Kampf um Klimagerechtigkeit. Es ist inzwischen wahrscheinlicher als nicht, dass wir schon in den nächsten Jahrzehnten dramatische Veränderungen erleben können. Veränderungen allerdings, die nach dem menschlichen Ermessen immer noch eher schleichend ablaufen werden und nur im Falle großer Unwetter jene dramatischen Bilder erzeugen, die wachrütteln. Die Auswirkungen werden die meisten Menschen voraussichtlich als weitere Verteuerung der Lebensmittel erleben, weil die Klimaveränderung Landwirtschaft und Fischerei unsicher machen und mancherorts gar verunmöglichen. Eine zahlenmäßig große und durchaus relevante Minderheit wird die Veränderung als Verdrängung erleben, weil die Felder verwüstet werden, weil steigende Meere und Sturmfluten die BäuerInnen aus ihren Dörfern vertreiben, weil das Grundwasser versalzen oder auch weil auf einmal sibirische Verhältnisse in Nordeuropa und Teilen Deutschlands herrschen, in denen keine Landwirtschaft mehr möglich ist und auf die auch sonst die Infrastruktur in keiner Weise vorbereitet ist. Der Umgang mit den Geflüchteten aus Afrika und Asien und mit der permanenten Welthungerkrise zeigt, dass wir von unseren Regierungen keinerlei Empathie und solidarisches Handeln mit dem Rest der Welt erwarten können. Die reichen Länder, obwohl Hauptverursacher des Problems, zeigen bisher keinerlei Bereitschaft, für die bereits von ihnen angerichteten Klimaschäden aufzukommen. Auch der Umgang mit großen Umweltkatastrophen wie etwa dem Hurricane Katrina 2005 in den USA, mit dem Fukushima-Erdbeben 2011 in Japan oder auch zuletzt mit der Corona-Pandemie zeigen, dass die Regierungen meist schnell mit autoritären, nicht selten inhumanen Lösungen zur Hand sind, die vor allem die Interessen des großen Kapitals schützen und den ärmeren Betroffenen oft noch zusätzlichen Schaden zufügen. Kampf um Klimagerechtigkeit wird also auch um den Zugriff auf Ressourcen, um Anpassungsmaßnahmen im Interesse der Menschen und auch um Dinge wie Mindestrente und Hilfe für Einkommensschwache gehen, die unter weiter steigenden Lebensmittelpreisen und vermutlich auch Energiepreisen leiden werden. Denn eins ist wichtig zu vermitteln: Der Klimawandel bedroht nicht nur Menschen in weit entfernten Ländern oder künftige Generationen. Es wird auch für jene, die heute auf eine Armutsrente zusteuern, bedeuten, dass ihnen mit Lebensmittelpreisinflation zusätzlich das Leben zur Hölle gemacht werden wird. Von der Analyse und Kritik aus Hamburg kommen wir zu den Blättern für deutsche und internationale Politik aus Berlin. Und der Artikel handelt vom Bürgerkrieg im Sudan, ein Thema, das in der BRD, mindestens in der BRD, viel zu wenig beachtet wird. Krieg im Sudan, der Hunger der Millionen. Es ist zurzeit die größte Flüchtlingskrise des Planeten. Mehr als 10 Millionen Menschen sind laut der Internationalen Organisation für Migration mittlerweile im Zuge der Kämpfe im Sudan vertrieben worden. Das Welternährungsprogramm warnt zudem vor der größten Hungerkrise der Welt. Werde nicht bald ein Waffenstillstand erreicht, seien laut der UN-Organisation bis zu 25 Millionen Menschen von Hunger bedroht. aber ein Ende des Bürgerkriegs, der vor einem Jahr am 15. April 2023 begann, ist derzeit nicht in Sicht. Die Kämpfe, die damals in der Hauptstadt Khartoum zwischen der sudanesischen Armee Sudan Armed Forces, SAF, und den paramilitärischen Rapid Support Forces, RSF, ausbrachen, haben sich schnell über fast das gesamte Land ausgebreitet. In der Berichterstattung über die katastrophale Lage im Sudan ist oft von einem vergessenen Krieg die Rede, der im Schatten des Ukraine-Krieges oder der Kampfhandlungen im Gazastreifen stehe. Und tatsächlich ist die Dimension des Krieges hierzulande vielen nicht bewusst. Dennoch greift die Zuschreibung zu kurz, denn die internationalen Unterstützer beider Hauptkriegsparteien, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate auf Seiten der RSF sowie Ägypten auf Seiten des sudanesischen Militärs, die Waffen liefern und das Gold, mit dem sich vor allem die RSF finanzieren, aufkaufen, vergessen den Krieg keineswegs. Zudem haben westliche Länder wie die Troika-Staaten, Norwegen, Großbritannien und die USA, die sich seit 2001 um einen Friedensprozess im Sudan bemühen, aber auch die Europäische Union, die militärischen Akteure im Sudan viel zu lange legitimiert, anstatt ihren Einfluss zu beschränken. Sie haben es versäumt, tragfähige zivile Strukturen mit aufzubauen, als es die Chance dazu gab, obwohl sie über Jahrzehnte im Sudan engagiert waren. Damit ist der Ausbruch des Krieges auch ihr Versagen. Das aber wird in der Berichterstattung vom vergessenen Krieg gerne ignoriert. Wie aber konnte es überhaupt zu dieser katastrophalen Eskalation kommen? Noch im Dezember 2018 hatte die vor allem von jungen SudanesInnen getragene Revolution das kleptokratische Regime des langjährigen sudanesischen Diktators Omar al-Bashir überwunden und eine Chance für den Übergang zur Demokratie geboten. Doch den zivilen Strukturen fehlte damals die Unterstützung. Trotz der Warnungen ziviler und linker Kräfte innerhalb und außerhalb des Sudans setzte man im Namen der Stabilität auf das Militär. Die nach der Revolution eingerichtete zivil-militärische Koalitionsregierung mit dem zivilen Übergangspräsidenten Abdallah Hamdok und General Abdel Fattah al-Burhan als Vorsitzenden des Militärrates festigte die Rolle des Militärs im sudanesischen Military Deep State, statt diesen zu überwinden. Seit Dekaden verfügt das sudanesische Militär über den Löwenanteil des nationalen Budgets und kontrolliert auch einen großen Teil der Wirtschaft. Neben dem Militär spielen die paramilitärischen Kräfte der RSF eine entscheidende Rolle. Deren Kommandeur Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, ist der Gegenspieler von Armeechef al-Burhan im aktuellen Bürgerkrieg. Hervorgegangen aus der Janjaweed-Miliz, die für den Völkermord in Darfur verantwortlich ist, sind sie ein toxisches Erbe des Ex-Diktators al-Bashir. Nach dessen Sturz blieb die kampferprobte Truppe auch wegen ihrer externen Unterstützer wie den Vereinigten Arabischen Emiraten eine wichtige Macht. Ähnlich wie die SAF besitzt sie eine wirtschaftliche Basis. Sie finanziert sich unter anderem mit dem Goldabbau in Darfur und einem profitablen Söldnertum. So waren ihre Kämpfer auch im jemenitischen Bürgerkrieg aktiv. Noch 2021 putschten die heutigen Kriegsgegner al-Burhan und Hemeti gemeinsam gegen die Zivilregierung. Die Bemühungen um den Aufbau einer zivilen politischen Kraft, die dem Militär entgegentritt und den Übergang zur Demokratie vorantreibt, waren damit gescheitert. Gescheitert an der Machtgier ziviler Politiker und Militärs, den gesellschaftlichen Spaltungen sowie an externen Akteuren wie Ägypten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi die revolutionären Aktivitäten im Nachbarland mit Argwohn beobachtete und befürchtete, sie könnten auf sein eigenes Land ausstrahlen. Kurz gab es nochmal eine Hoffnung, als im Herbst 2022 Verhandlungen zwischen der Militärregierung und der zivilen Koalition der Forces of Freedom and Change, FFC, starteten. Sie mündeten in ein Rahmenabkommen zum erneuten demokratischen Übergang, umfassten auch den Neuaufbau des sudanesischen Sicherheitsapparates und die Integration der paramilitärischen RSF in die reguläre Armee. Die Verschmelzung der beiden Militärformationen scheiterte letztlich jedoch an den Machtansprüchen der beiden Putschisten al-Burhan und Hemeti, die jeweils alleine über den Sudan herrschen wollen. Dabei versuchen beide, sich die gesellschaftliche und ethnische Spaltung des Vielvölkerstaates zunutze zu machen. So behauptet Hemeti, die arabische Bourgeoisie, welche durch al-Burhan ihren verlorenen Einfluss zurückerhalte, sei sein Hauptfeind. In dem Krieg ist die SAF mit 200.000 Soldaten zahlenmäßig den 100.000 Kämpfern der RSF überlegen. Einen schnellen Sieg konnten sie aber nicht davontragen. Im Gegenteil, die RSF kontrolliert inzwischen die Region Darfur und die strategisch wichtige Stadt Al-Jazira südlich der Hauptstadt. Khartoum selbst ist weiterhin umkämpft und so zeichnet sich derzeit ein strategisches Patt zwischen beiden Parteien ab, während sich zugleich verschiedene lokale Milizen bewaffnen. In den Kämpfen sind nach Angaben der Vereinten Nationen bisher mehr als 12.000 Menschen gestorben. Von den 10 Millionen Vertriebenen flohen 1,7 Millionen in andere Staaten, davon knapp 70% in die benachbarten Staaten Tschad und Südsudan. Nach Ägypten, in die arabischen Länder oder nach Europa schafften es vor allem Angehörige der Mittelklasse, während in den Flüchtlingscamps in Darfur oder im Südsudan arme, oftmals bereits früher von Vertreibung betroffene Menschen gestrandet sind. Da sowohl die RSF als auch die SAF in dicht besiedelten Gebieten schwere Artillerie und Granaten einsetzen, sind wichtige Wasser-, Sanitär-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen weitgehend zerstört. Das gilt insbesondere für die Hauptstadt Khartoum, wo Infrastruktur und Wohnbebauung in den ersten Kriegstagen massiv beschädigt wurden. Im Februar 2024 war zusätzlich die Internetverbindung für mehrere Tage unterbrochen. Diese aber ist für viele im Sudan überlebenswichtig, weil sie auf digitalem Weg Geld von ihren Verwandten im Ausland erhalten. Derart zwischen die Fronten der Kriegsparteien geraten, breitet sich in der Zivilbevölkerung der Hunger aus. Durch die Zerstörung der Infrastruktur können sich viele nicht mehr selbst versorgen. Die Kriegshandlungen haben mittlerweile die landwirtschaftliche Produktion weitgehend zum Erliegen gebracht. Zudem blockieren beide Kriegsparteien immer wieder den Zugang für humanitäre Lieferungen. Daneben ist die Zivilbevölkerung aber auch direkt von Angriffen betroffen. Ende Februar berichtete das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, dass beide Seiten Kriegsverbrechen begangen hätten. Darunter wahllose Angriffe auf zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser, Märkte und Geflüchtetenlager. Insbesondere die RSF ist in Darfur für Menschenrechtsverletzungen wie Tötungen und sexualisierte Gewalt verantwortlich. So haben die RSF und ihre Verbündeten arabischen Milizen im April und November zwei Massaker in Geneina, der Hauptstadt von West-Darfur, verübt. Dabei wurden mehr als 10.000 Menschen getötet, die meisten von ihnen aus dem Volk der Masalit, das traditionell die SAF unterstützt. Auch der Gouverneur von West-Darfur, Kamis Abaka, wurde im Zuge der Kämpfe gefoltert und ermordet und der Bundesstaat anschließend unter eine der RSF nahestehende Verwaltung gestellt. Ohne Partner im Ausland könnte sich die RSF kaum behaupten. Besonders die Vereinigten Arabischen Emirate stehen hinter der paramilitärischen Gruppe, auch wenn Abu Dhabi Waffenlieferungen an sie abstreitet. Der Nachschub an Waffen gelangt vor allem über Libyen, Tschad und Uganda ins Land. Dort beteiligen sich lokale politische Akteure am Waffenhandel. Einer davon soll der libysche Kriegsherr Khalifa Haftar sein. Auch die russische Wagner-Gruppe wird als Waffenlieferant für die RSF vermutet. Das ist deswegen bemerkenswert, weil die Vereinigten Arabischen Emirate viele Jahre als Verbündeter der USA in der Region agierten, jetzt aber offenbar eine sehr flexible Bündnispolitik betreiben, offenbar um ihre ökonomischen Interessen im Sudan zu verteidigen. So haben die Emirate unter anderem in einem Hafenneubau nördlich von Port Sudan investiert. Umgekehrt hat der RSF-Chef ganz persönliche ökonomische Verbindungen in den reichen Golfstaat. Dort besitzen sowohl Hemeti selbst als auch sein jüngerer Bruder Al-Ghoni Dagalo Unternehmen. Die Machthaber in den Vereinigten Arabischen Emiraten sahen die demokratische Revolution 2019 mit Sorge. Das haben sie mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi gemein. Anders als die emiratische Regierung in Abu Dhabi setzt dieser aber auf die reguläre Armee. Ägypten liefert ganz offiziell Waffen an die SAF. In dieser Gemengelage musste der UN-Sonderbevollmächtigte, der deutsche Diplomat Volker Perthes, seine politische Hilflosigkeit eingestehen. Nach 2,5 Jahren im Sudan reichte er im September 2023 seinen Rücktritt ein. Im Dezember beschloss dann der UN-Sicherheitsrat, die Mission UNITAMS, die Perthes geleitet hatte, zu beenden. Über die Ursache des Scheiterns wird seitdem gestritten. War es das Primat des Politischen vor dem ökonomischen Aufbau, das Querschießen externer Kräfte, die schlechte Ausstattung der Mission oder die Zusammenarbeit mit den Militärs bei gleichzeitigem Ausschluss vieler ziviler AkteurInnen. Auch wenn die Ursachen sicher vielfältig waren, der letzte Punkt hat dem Ansehen der Mission bei vielen SudanesInnen geschadet. Denn beim Sturz al-Bashirs hatten selbstorganisierte Widerstands- und Nachbarschaftskomitees eine große Rolle gespielt. Getragen überwiegend von der Mittelklasse, hielten sie auch nach dem Machtwechsel, trotz Repressionen, lange den politischen Druck der Straße aufrecht, forderten den Ausbau der sozialen Infrastruktur und die Auflösung der RSF. Vor der jetzt eingetretenen Eskalation hatten sie frühzeitig gewarnt. Der Krieg hat sie nun nachhaltig geschwächt. Zwar haben die Komitees von Khartoum 2 Tage nach Kriegsbeginn mit einem gemeinsamen Statement ihre politische Position gegen die Militarisierung des Landes bekräftigt, sind jedoch seither vor allem mit humanitären Aufgaben beschäftigt. Von Informationen über halbwegs sichere Fluchtrouten, über die Verteilung von Nahrungsmitteln bis zur Bereitstellung von Unterkünften organisieren sie die für viele Sudanesinnen überlebenswichtige Hilfe. Politisch können sie jedoch kaum noch durchdringen, gerade weil viele AktivistInnen im Exil sind. Deshalb wird die Chance zum Aufbau einer starken Zivilgesellschaft so schnell nicht wiederkehren. Auch gibt es wenig Anzeichen dafür, dass demokratische Staaten aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Kurzfristig setzen alle Initiativen für einen Waffenstillstand, realpolitisch nachvollziehbar, nur bei den militärischen Kontrahenten an. Überlegungen aber, wie zivile AkteurInnen einbezogen werden können, gibt es kaum. Damit wird ein Kardinalfehler der Vergangenheit wiederholt. Zwar werden immer wieder Foren für WissenschaftlerInnen, VertreterInnen humanitärer Organisationen und für zivile AkteurInnen geschaffen, aber sie scheinen losgelöst von der Realpolitik und entfalten keine praktische Wirkung. Doch auch alle Gespräche, die lediglich eine Waffenruhe erreichen wollen, schlugen bisher fehl. Einen der ersten Versuche starteten die USA zusammen mit Saudi-Arabien, Jeddah-Initiative. Weitere Initiativen gab es von der Intergovernmental Authority on Development, gestützt durch die Afrikanische Union und moderiert durch den südsudanesischen Präsidenten Salva Kiir sowie den kenianischen Präsidenten William Ruto. Keiner der Initiativen ist es gelungen, die beiden militärischen Kontrahenten an einen Tisch zu bekommen. Im März reiste der erst kürzlich eingesetzte US-Sondergesandte für den Sudan, Tom Perello, nach Uganda, Äthiopien, Djibouti, Kenia, Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, um Gespräche zu führen. Doch abgesehen von den Terminen ist nichts bekannt über die Inhalte dieser Gespräche. Auch der 5-Punkte-Plan von Außenministerin Annalena Baerbock, den sie Ende Januar bei einer Reise nach Kenia vorlegte, bleibt mit Forderungen wie der nach Unterstützung ziviler Akteurinnen, der Unterbindung von Waffenlieferungen oder gezielten Sanktionen sehr allgemein. Wie das alles umgesetzt werden soll, ist unklar. Und so entstand der Eindruck eines hilflosen Versuchs, der vor allem vom Wunsch motiviert ist, SüdsudanesInnen von der Flucht nach Europa abzuhalten. Denn schon jetzt sitzen viele Geflüchtete aus dem Sudan in Tunesien fest und hoffen trotz der Lebensgefahr auf eine Fahrt über das Mittelmeer. Wie verfahren die Situation ist, zeigt auch der folgenlos verhallte Aufruf des UN-Sicherheitsrats zu einem Waffenstillstand während des Ramadan. Vertreter der sudanesischen Armee schlossen einen solchen aus, solange die RSF nicht zivile öffentliche Einrichtungen verlässt. Wenn aber selbst temporäre Waffenstillstände aus religiösen oder humanitären Gründen, etwa zur Versorgung hungernder Menschen, keine Chance haben, dann liegt eine echte Konfliktlösung erst recht in weiter Ferne. Vom Sudan kommen wir zum GEAS, also zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Dieses wurde am Mittwoch verabschiedet und Es handelt sich um mehr Abschottung, mehr Inhaftierung, mehr Pushback für Geflüchtete, auch Minderjährige. Und hierzu eine Pressemitteilung von Pro Asyl und ein Kommentar von einer Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Abstimmung im EU-Parlament zu GEAS. Ein historischer Tiefpunkt für den Flüchtlingsschutz in Europa. Kinder in Haft, Asylschnellverfahren an den Außengrenzen, Abschiebungen Länder ohne Schutz für Flüchtlinge. Immer mehr Deals mit autokratischen Regierungen. Das ist die Zukunft des Flüchtlingsschutzes in Europa. Wenn heute das EU-Parlament der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS zustimmt, damit wäre der Pakt besiegelt. Die Mitgliedstaaten haben bereits in den letzten Verhandlungen im Februar diese Verschärfung durchgesetzt. Ihre finale Zustimmung ist sicher. Eine Zustimmung des Europaparlaments zur GEAS-Reform wäre ein historischer Tiefpunkt für den Flüchtlingsschutz in Europa. Die EU schottet sich immer weiter ab. Zu den schon bestehenden Zäunen, Mauern, Überwachungstechniken und Pushbacks kommen nun absehbar noch mehr. Inhaftierung und Isolierung schutzsuchender Menschen an den Außengrenzen und neue menschenrechtswidrige Deals mit autokratischen Regierungen dazu, sagt Wiebke Judith, rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, vor der Abstimmung im Parlament heute. Über eine Reform des GEAS wird seit vielen Jahren diskutiert, verstärkt wieder seit rund 18 Monaten. Kurz vor Weihnachten 2023 hatten sich die EU-Mitgliedstaaten und das Parlament geeinigt. Im Februar 2024 stimmte der zuständige Ausschuss des Europaparlaments dem Kompromiss zu, obwohl sich die Mitgliedstaaten mit ihren restriktiven Vorschlägen in den allermeisten Punkten durchsetzen konnten, ist mit einer Mehrheit im Parlament für die Reform zu rechnen. Brüssel protestiert seit Jahren, auch zusammen mit deutschen und internationalen Organisationen, gegen diese Verschärfung und die Aushöhlung des europäischen Flüchtlingsschutzes. Vor der Abstimmung appellierten 161 europäische Organisationen an das Parlament, der Verschärfung doch nicht zuzustimmen. Die Verordnungen treten voraussichtlich noch vor der Europawahl im Juni 2024 in Kraft, kommen aber erst 24 Monate später zur Anwendung, also im ersten Halbjahr 2026. Die GEAS-Reform ist unmenschlich und missachtet das Leid. Die Rechte der Menschen, die vor Krieg, Gewalt und Verfolgung fliehen, Pro Asyl wird zusammen mit den Partnerorganisationen in ganz Europa weiter gegen die Isolations- und Abschottungsstrategie der EU kämpfen, sagt Wiebke Judith, rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl. Zu den massiven Verschlechterungen der GEAS-Reform gehören ein standardisiertes Screening, Asylverfahren an den Außengrenzen unter Haftbedingungen, auch für Familien, und extrem niedrige Standards für sogenannte sichere Drittstaaten außerhalb Europas. Das bedeutet, ein großer Teil der Flüchtlinge wird in Zukunft kein reguläres Asylverfahren in einem EU-Land durchlaufen, sondern nur noch ein beschleunigtes Verfahren an den EU-Außengrenzen, in dessen Verlauf sie als nicht eingereist gelten, abgeschottet von der Außenwelt ohne die Chance auf Beratung oder rechtliche Unterstützung. Auch Kinder müssen in diesen haftähnlichen Bedingungen ausharren. Sogar eine Inhaftierung von Kindern während des Grenzverfahrens ist nicht ausgeschlossen. In die sogenannten sicheren Drittstaaten können Schutzsuchende, die nach Europa geflohen sind, abgeschoben werden, ohne dass ihre tatsächlichen Fluchtgründe zuvor geprüft werden, einfach weil ihnen eine Vereinbarung zwischen der EU und den Drittstaaten festgelegt wurde, dass zumindest Teile des Landes sicher sind. Die Genfer Flüchtlingskonvention muss dort nicht gelten. Mehr Informationen zur GEAS-Reform. Nach einem Screening werden Asylgrenzverfahren unter Haftbedingungen an den Außengrenzen für bestimmte Personengruppen verpflichtend sein. Sie können 12 Wochen dauern. Insgesamt können geflüchtete Menschen bis zu 6 Monaten an der Außengrenze festgehalten werden. Da sich noch ein neues Abschiebungsgrenzverfahren anschließt, im Fall eines der neuen Ausnahmezustände, kann dies ausgeweitet werden. Die Mitgliedstaaten können die Grenzverfahren zudem auch auf Menschen anwenden, die über angeblich sichere Drittstaaten geflohen sind. Faire Asylverfahren wird es an den Außengrenzen nicht geben, wie die langjährige Erfahrung aus der Praxis zeigt. Besonders dramatisch ist, dass es nicht einmal Ausnahmen für Kinder mit ihren Familien geben wird. Hierfür wollte sich die Bundesregierung einsetzen. Das Parlament hatte zumindest eine Altersgrenze von 12 Jahren verlangt, aber dies dann in den Verhandlungen aufgegeben. Auch können mit der Einigung künftig deutlich mehr außereuropäische Drittstaaten als sicher eingestuft werden, um Flüchtlinge in diese Länder abzuschieben. Weder muss in dem Drittstaat die Genfer Flüchtlingskonvention gelten, noch muss das ganze Land sicher sein. Wenn es eine entsprechende Vereinbarung zwischen Drittstaat und EU gibt, soll die Sicherheit schlicht angenommen werden. Dadurch wird die Möglichkeit eröffnet, dass Mitgliedstaaten sich weitgehend aus dem Flüchtlingsschutz zurückziehen, indem sie Nachbarländer oder andere Staaten entlang der Fluchtroute als sicher einstufen. Das wird dazu führen, dass Menschen, die nach Europa geflohen sind, ohne Prüfung ihrer tatsächlichen Fluchtgründe in diese Länder abgeschoben werden. Mit der Reform kann die Blaupause des EU-Türkei-Deals einfacher auf weitere Drittstaaten übertragen werden, obwohl gerade dieser Deal zu immensen Leid und Menschenrechtsverletzungen geführt hat. In Griechenland gilt die Türkei auf Grundlage des Deals unter anderem für syrische und afghanische Flüchtlinge als sicher. Ihre Asylverfahren werden deswegen als unzulässig abgelehnt. Nach den Gründen, warum sie ihr Herkunftsland verlassen haben, werden sie nicht mehr gefragt. Auch auf die besonders toxische Krisenverordnung wurde sich von den Gesetzgebern geeinigt. Hier lagen Mitgliedstaaten und Europaparlament besonders weit auseinander. Doch erneut setzten sich primär die Mitgliedstaaten durch. Damit können im Fall von Krisen und Instrumentalisierung von Migrantinnen die Grenzverfahren massiv ausgeweitet werden. Sowohl was die Dauer der Verfahren angeht, als auch wer alles in den Grenzverfahren sein ihr Asylverfahren durchlaufen muss. Bislang hatte das Europaparlament das Konzept der Instrumentalisierung noch nicht akzeptiert, auch weil erhebliche Grundrechtsbedenken damit einhergehen. Doch auch dies findet sich nun in der Einigung wieder und schafft damit die Basis für zukünftige Ausnahmezustände in den Außengrenzen, in denen es zu Menschenrechtsverletzungen wie brutalen Pushbacks kommen wird. Die bisherige Dublin-III-Verordnung, die festlegte, welcher Mitgliedstaat für ein Asylverfahren zuständig ist, wurde durch die Verordnung für ein Asyl- und Migrationsmanagement ersetzt. Doch vieles wird beim Alten bleiben. Grundprobleme des europäischen Asylsystems werden nicht gelöst. Denn weiterhin sind es die Außengrenzstaaten, die primär für die Durchführung der Asylgrenzverfahren zuständig sind. Beim EU-Parlament gab es zumindest den Ansatz, durch einen starken Solidaritätsmechanismus einen gewissen Neuanfang zu wagen. Doch die Mitgliedstaaten haben sich auch hier durchgesetzt. Ergebnis ist, dass die Aufnahme von Schutzsuchenden als Solidaritätsmaßnahme gleichgestellt wird mit Geldzahlungen oder Projekten in Drittstaaten, die der Flüchtlingsabwehr dienen. Es ist zu erwarten, dass das ganze System sogar noch bürokratischer wird als die aktuellen Dublin-Regeln. Historisches Versagen des EU-Parlaments. Cornelia Ernst, Asyl- und migrationspolitische Sprecherin von Die Linke im Europaparlament, erklärt zur heutigen Zustimmung des Europaparlaments zu den Verhandlungsergebnissen der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, kurz GEAS. Der Beschluss der GEAS-Reform ebnet den Weg für einen beispiellosen Rechtsruck in der EU-Asylpolitik. Diese Reform ist die massivste Verschärfung des europäischen Asyl- und Migrationsrechts seit Gründung der EU. Die Mehrheit der Fraktionen im Parlament tragen diese Zäsur mit. Das ist ein historisches Versagen des Parlaments und eine herbe Niederlage für die Demokratie. Die Reform ist ein Schlag ins Gesicht für Schutzsuchende und für alle, die seit Jahrzehnten für eine humane Asylpolitik in der EU kämpfen. Noch dazu wird die GEAS-Reform die Herausforderungen der Praxis nicht lösen. Im Gegenteil, sie legalisiert die jahrelangen Rechtsbrüche im EU-Asylrecht durch die Mitgliedstaaten. Damit wird die Rechtsstaatlichkeit in der EU schwer beschädigt. Zukünftig werden Asylsuchende, einschließlich Familien mit Kindern, an der Grenze inhaftiert und von dort aus, wenn möglich, direkt abgeschoben, auch in sogenannte sichere Drittstaaten. Damit ist das individuelle Recht auf Asyl in der EU de facto tot. Eine echte Reform des Dublin-Systems ist gescheitert. Statt Menschen aufzunehmen, können die Mitgliedstaaten Abschottungsprojekte in Drittstaaten finanzieren oder Mittel zur Grenzüberwachung wie Stacheldraht innerhalb der EU bereitstellen. Das nennt man dann auch noch Solidarität. Das ist blanker Hohn und wird erst Einreisestaaten wie Griechenland oder Italien nicht entlasten. Hinzu kommt die Einführung mehr als fragwürdiger Konzepte wie das der Instrumentalisierung von Migration. Dies ist ein Blankoscheck für die Aussetzung praktisch aller Rechte Schutzsuchender, ein Freibrief für Pushbacks. Dass die Mitgliedstaaten damit die Ausnahme zur Regel machen werden, ist ein offenes Geheimnis. Cornelia Ernst kritisiert abschließend das Abstimmungsverhalten der anderen Fraktionen. Alle Kolleginnen der großen Fraktionen, die diesen fatalen Pakt mittragen, sind verantwortlich für die Normalisierung rassistischer und rechtspopulistischer Narrative in Europa. Schutzsuchende Menschen werden zu Sündenbocken gemacht. Es ist eine Frage des politischen Anstandes, hier klar und deutlich Nein zu sagen. Während in Griechenland Menschen zu 18 Jahren Haft verurteilt werden wegen Transporte von illegalisierten Menschen, gibt es ähnliche Gesetzesverschärfungen auch hier in der BRD, und darum geht es in dem kommenden Artikel aus der Analyse und Kritik vom 19. März 2024. Auf der Flucht in der Bundesrepublik. Hierzulande häufen sich schwere Unfälle mit Schlepperfahrzeugen, eine Folge der repressiven Asylpolitik. Auf der Autobahn 94, östlich von München, wollen BundespolizistInnen am Morgen des 13. Oktober 2023 einen Kleintransporter kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte den Wagen, um der Maßnahme auszuweichen. In einer Kurve verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug. Mehrere Personen werden aus dem Transporter geschleudert. 7 Menschen sterben, darunter ein 6-jähriges Kind. Die 16 übrigen InsassInnen werden teils schwer verletzt. Es sind Menschen aus Syrien und der Türkei, die nach Europa geflüchtet waren, um hier Schutz zu suchen. Stattdessen fanden 7 von ihnen den Tod. Dies ist nicht der einzige tödliche Unfall mit einem Schleuserfahrzeug im vergangenen Jahr. Am 13. Juli war bereits eine 44-jährige Frau aus der Türkei bei Pirna in Sachsen auf der Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen. Auch in diesem Fall soll der Fahrer des Fluchtfahrzeugs die Geschwindigkeit erhöht haben, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Kleintransporter kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Neben der verstorbenen Frau befand sich in dem Wagen 7 weitere PassagierInnen, von denen sich einige schwere Verletzungen zuzogen. Auch der Fahrer selbst musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Neben diesen Unfällen mit tödlichem Ausgang kam es letztes Jahr vor allem in Bayern, aber auch in Sachsen zu vielen weiteren Verkehrsunfällen mit Schleuserfahrzeugen. Am 2. Juni 2023 stürzte ein Fahrzeug mit 17 syrischen Geflüchteten und 2 Fahrern auf der Flucht vor der Polizei im sächsischen Taubenhain in die Spree. 6 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Mitte Juni 2023 wurden 5 Personen, darunter 3 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren, bei einem Verkehrsunfall im bayerischen Landkreis Neustadt teils lebensgefährlich verletzt. Sie waren aus der Türkei geflüchtet. Am 20. Oktober prallte ein Wagen im Berchtesgadener Land gegen einen Baum. 4 Personen mussten mit zum Teil schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Liste ließe sich fortsetzen. Der Bayerische Rundfunk hat von Januar bis Mitte Oktober 2023 mindestens 10 Unfälle allein in Bayern gezählt, bei denen mutmaßliche Schleuser vor einer Polizeikontrolle geflüchtet waren. Eine offizielle Statistik existiert nicht, aber die vermehrte Berichterstattung sowie unabhängige Dokumentationen wie die von Death in Custody oder der antirassistischen Initiative deuten darauf hin, dass die Zahl solcher Unfälle zuletzt zugenommen hat. Während Aktive in der geflüchteten Solidarität sich bislang nur wenig mit Unfällen auf der Flucht vor Polizeikontrollen beschäftigen, lassen Rechte in PolitikerInnen keine Gelegenheit aus, kriminellen Schleusern die alleinige Schuld für Tote und Verletzte zuzuweisen und im gleichen Atemzug härtere Strafen zu fordern. Wir müssen das grausame Geschäft der Schleuserbanden zerschlagen, die mit der Not von Menschen maximalen Profit machen und sie auf solche lebensbedrohliche Weise über Grenzen schmuggeln, erklärte etwa Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach dem schweren Unfall mit 7 Toten in Bayern. Wer so viele Leben aufs Spiel setze, müsse die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Strafverschärfungen sind bereits erfolgt. Im Rahmen des euphemistisch als Rückführungsverbesserungsgesetz bezeichneten Entrechtungspakets. Das Gesetz, das im Januar vom Bundestag verabschiedet wurde und Ende Februar in Kraft trat, setzt sowohl die Mindest- als auch die Höchststrafen für das Einschleusen von Ausländern in die BRD deutlich hoch. Wer einer Person zur Einreise ohne das passende Visum verhilft und dafür entweder einen finanziellen Vorteil erhält oder gleich mehrere Menschen unterstützt, kann künftig mit 10 Jahren Gefängnis bestraft werden. Die untere Grenze liegt bei 6 Monaten Freiheitsstrafe. Bislang betrug die Höchststrafe 5 Jahre, die Mindeststrafe 3 Monate. Unabhängig von der jüngst beschlossenen Verschärfung läuft die Verfolgung von Schleusern schon jetzt auf Hochtouren. Ende Oktober 2023 machte die Meldung die Runde, dass in Passau und anderen Städten in Ostbayern die Gefängnisse überfüllt seien, weil so viele Schleuser festgenommen wurden. Die Sächsische Zeitung berichtete im Februar, das Amtsgericht Pirna befinde sich aufgrund der vielen Schleuserprozesse an der Belastungsgrenze. Für normale Kriminalität bleibe kaum noch Zeit. Dem Bericht zufolge verhandelt das Gericht momentan jede Woche über 10 Schleuserverfahren. Ende Januar warteten 160 mutmaßliche Schleuser auf ihren Prozess. Der 23-jährige Fahrer des Wagens, in dem eine Frau aus der Türkei im vergangenen Juli tödlich verunglückt war, wurde Anfang März vor dem Dresdner Landgericht wegen Mordes in einem Fall und gefährlicher Körperverletzung in 7 Fällen zu lebenslanger Haft verurteilt. Während Faeser und Co. die Verfolgung von Schleuserbanden als Mittel der Wahl gegen tödliche Unfälle auf der Flucht verkaufen wollen, weisen Ergebnisse aus der Forschung zu Flucht und Grenzregime in eine ganz andere Richtung. Demnach führen staatliche Maßnahmen wie der Bau von Mauern, die Überwachung der Grenzen und Polizeipatrouillen überhaupt erst dazu, dass Menschen auf die Dienste von FluchthelferInnen angewiesen sind. Anders würden sie es gar nicht über die hochgerüsteten Grenzen schaffen. Darauf wies der Wissenschaftler und Aktivist David Zuber kürzlich im Interview mit dem Mediendienst Integration hin. Wenn Kontrollmaßnahmen verschärft werden, kann das den Effekt haben, dass die SchmugglerInnen sich skrupelloser verhalten, indem sie zum Beispiel Unfälle riskieren, um Polizeikontrollen auszuweichen. Dass sich Verkehrsunfälle mit Schleuserfahrzeugen in den letzten Monaten häuften, steht also ziemlich sicher im Zusammenhang mit der Entscheidung der Bundesregierung, an den Schleuserrouten entlang der deutschen Grenzen vermehrte Kontrollen durchzuführen. Dass entlang der innereuropäischen Grenzen überhaupt so intensiv kontrolliert wird, ist nicht selbstverständlich. Das Schengener Abkommen sieht eigentlich einen Verzicht auf Grenzkontrollen an den innereuropäischen Grenzen vor, bei gleichzeitiger gemeinsamer Kontrolle der EU-Außengrenzen. Bis Mitte der 2010er Jahre gab es solche Binnengrenzkontrollen tatsächlich nur in Ausnahmefällen. Die EU-Staaten beschränkten sich darauf, in Grenznähe und an Verkehrsknotenpunkten verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen, um unerlaubt eingereiste Menschen ausfindig zu machen. Erst als das europäische Grenzregime infolge der großen Fluchtbewegung des Jahres 2015 vorübergehend brüchig wurde, reagierten zahlreiche Mitgliedstaaten mit der Wiedereinführung stationärer Grenzkontrollen, um die Weiterflucht von Menschen aus der europäischen Peripherie ins Zentrum zu stoppen. An der deutsch-österreichischen Grenze gibt es solche Kontrollen ohne Unterbrechung seit Herbst 2015. Vor wenigen Monaten wurden sie auf weitere Grenzabschnitte ausgeweitet. Die reaktionäre Bearbeitung des Sommers der Migration hat somit zu Prozessen der Renationalisierung des Schengen-Raums geführt, mit der Folge, dass die innereuropäischen Grenzübergänge sich in Form und Funktion wieder klassischen Grenzen annähern. Dazu passt, dass die letzten dokumentierten Verkehrsunfälle mit Schleuserfahrzeugen, die tödlich endeten, in den späten 1990ern und frühen 2000er Jahren stattfanden, als die BRD noch eine EU-Außengrenze hatte. Im April 2001 wurde ein Mensch aus Vietnam in Sachsen vom Bundesgrenzschutz in den Tod getrieben. Im November 2000 stürzte ein Mann aus Rumänien nahe der tschechischen Grenze auf der Flucht vor dem Bundesgrenzschutz mit einem VW-Bus 15 Meter in die Tiefe und starb. Im Juli 1998 kamen 7 Geflüchtete aus dem Kosovo auf der Flucht vor der Polizei im sächsischen Weißenborn ums Leben, als ihr Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Mauer prallte. Damals bemühten sich linke AktivistInnen, zu den Überlebenden solcher Unfälle Kontakt aufzunehmen und Unterstützung zu organisieren. Heute schauen jene, die sich mit Menschen auf der Flucht solidarisieren, vor allem auf die Zustände an den EU-Außengrenzen. Es wäre angebracht, diesen engen Fokus zu überdenken. Letzter Artikel ist aus der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster vom April 2024. Und eine anarcho-pazifistische Zeitung ist natürlich gegen Militärpropaganda. Und hiergegen richtet sich auch der folgende Artikel: Krieg, Logo, die Militarisierung im Kinderkanal. Unter Militarisierung ist bekanntlich ein von oben eingeleiteter Vorgang zu verstehen, die Militär- und Rüstungsindustrie zur Herrschaftssicherung gefördert werden. Die Militarisierung findet momentan nicht nur in Autokratien und kriegführenden Staaten wie Russland statt. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 und der Verkündung der Zeitenwende durch Bundeskanzler Scholz hat der Prozess der Militarisierung auch in Deutschland immer weitere Bereiche des politischen, kulturellen und sozialen Lebens durchdrungen. Antimilitaristinnen und Pazifistinnen werden in den Massenmedien als Lumpenpazifisten oder Putinisten geschmäht. In den Talkshows sitzen Militärs, Waffenspezialisten und Rüstungslobbyistinnen, die fleißig an der von Verteidigungsminister Pistorius geforderten Kriegstauglichmachung arbeiten. Noch nie war der bundesdeutsche Militäretat so hoch wie heute. Noch nie wurden in der Bundesrepublik so viele Waffen in Kriegsgebiete geliefert, wie jetzt unter der olivgrün-rot-gelben Regierung. Der Aktienkurs der größten deutschen Waffenschmiede Rheinmetall ist seit Februar 2022 um sage und schreibe 400% gestiegen. Krieg ist ein gutes Geschäft. Investiert eure Kinder. Militärische, staatsfixierte Wertvorstellungen und Interessen dominieren den politischen Diskurs und durchdringen die Gesellschaft. Viele Menschen halten Krieg jetzt für notwendig und fördern soldatisches Denken, das auf rigiden Hierarchien, Befehle und Gehorsam beruht. In Bayern dürfen Kinder ab sofort nicht mehr gendern, aber sie müssen sich von Jugendoffizieren das Erlernen des Mordhandwerks bei der Bundeswehr schmackhaft machen lassen. Die Bundeswehr schreckt seit Jahren nicht mehr davor zurück, auch unter 18-jährige Jugendliche einzuziehen. Neu ist dagegen, dass die Militarisierung selbst vom Kinderkanal nicht zurückschreckt. Seit Wochen trommeln nicht nur die CDU, CSU und die FDP-Politikerin und Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann für eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Der Taurus ist eine hochmoderne, klassische Angriffswaffe mit einem 480 Kilogramm schweren Sprengkopfsystem mit enormer Zerstörungskraft und einer Reichweite von 500 Kilometern sind diese Waffen dazu geeignet, den Krieg auf russisches Gebiet auszuweiten. Inspiriert durch die kriegslüsterne Berichterstattung über den zaudernden Kanzler hat sich die bei Kindern und Heranwachsenden beliebte ZDF-Kinderprogrammsendung Logo auf die Seite der Kriegspropagandisten geschlagen. Die öffentlich-rechtliche Sendung behandelt die Diskussion um eine Taurus-Lieferung in die Ukraine mit lustigen, sprechenden Waffen. Der einminütige Clip unter dem Titel »Kein Taurus für die Ukraine« wurde auf TikTok, Instagram, YouTube und den anderen Social-Media-Kanälen von Logo und Unlogo geteilt. Dargestellt mit lustigen Gesichtern unterhalten sich in dem Video der deutsche Taurus-Marschflugkörper, der britische Marschflugkörper Storm Shadow, die französische Skalp-Rakete und der deutsche Kampfpanzer Leopard 2. Dem Olaf müssen wir Marschkörper mal ordentlich den Marsch blasen, weil er sich doch weigert, mich in die Ukraine zu liefern, beginnt der Taurus-Bunker-Buster das Gespräch. Im weiteren Verlauf des Videos diskutieren die Marschflugkörper in ihren jeweiligen Akzenten über die Notwendigkeit der Lieferung. Skalp und Storm Shadow sagen, auf Taurus könne man verzichten. Die Ukraine bekommt ja schon mich. Und mich hört man die Waffen sagen. Skalp fragt im französischen Akzent, ob Taurus nicht in den Ukraine-Krieg dürfe, weil Scholz mal wieder zögert und zaudert. Nachdem der britische Storm Shadow aufklärt, der German-Fachbegriff dafür sei. Scholzen erklärt Taurus, weil ich so eine krasse Reichweite habe, hat er Angst, dass ich übers Ziel hinausschieße und Russland treffe. Die britischen und französischen Marschflugkörper fragen am Ende des ZDF-Clips, und was macht Russland seit 2 Jahren? Das Video macht mich sprachlos. Es macht deutlich, dass es in Kriegszeiten umso wichtiger wird, die antimilitaristische Arbeit nicht nur an Erwachsene zu richten. Der Anarchopazifist Ernst Friedrich veröffentlicht 1924 mit »Krieg dem Krieg« eines der bis heute wichtigsten Antikriegsbücher. Darin geht es auch um Kriegspropaganda und die Militarisierung von Kindern. Auf Seite 46 veröffentlichte er die antimilitaristische Kinderzeichnung »Der Unterschied« und die dazu gehörende Erklärung des 13-jährigen Zeichners. Der Unterschied zwischen Mörder und Soldat besteht darin, dass der Mörder ein Raubmörder, ein Lustmörder oder sonst ein Mörder ist. Der Soldat ist auch ein Mörder, ein Berufsmörder. Fluch denen, die ihnen das Morden lehren und sie dazu veranlassten. Krieg bedeutet Morden. Er bringt Hunger, Schmach, Elend, Not, Tod, Sorgen und Schmerzen. Darum lasst ab von dem Morden und kehrt zum Frieden zurück. Dem Krieg das Kanonenfutter entziehen. Für Antimilitaristinnen hier und heute sollte es darum gehen, sich jeder Militarisierung entgegenzustellen, die Kriegsdienstverweigerer und Deserteurinnen aller Kriegsparteien zu unterstützen, Fluchtmöglichkeiten und Asyl für sie zu organisieren. Der Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Lasst ihn uns sabotieren, nicht befeuern. Das war der linke Medienspiegel im April 2024. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.